بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alles lobt gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Preisen und Segen und Heil sind auf Propheten Muhammad und auf seine Familie und auf all diejenigen, die ihm folgen. Also wir sind immer noch im Kapitel über, wie letztes Mal, Babun Tafsir al-Tawhid, das heißt die Erklärung des Tawhid, die Darlegung des Tawhid und dem Glaubensbekenntnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und beim letzten Mal hatten wir schon mit dem Kapitel angefangen und jetzt erwähnt der Autor einen neuen Vers und er sagt, وَقَوْلُهُ Entschuldigung, der Autor sagt, وَقَوْلُهُ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Er sagte, der erwähnte den Vers Surah At-Tauba, Surah 9, Vers 31, Seite 191. Sie haben ihre Gelehrten und ihre Menschen zu Herren genommen, außer Allah. Sowie den Messias, den Sohn der Maria, wo ihnen doch nur befohlen worden ist, einem einzigen Gott zu dienen. Es gibt keinen Gott außer ihm, preist er ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Diesen Vers hat der Autor erwähnt, als Erklärung zu La ilaha illallah, also zum Tawhid selbst. Und auf Arabisch Ahbar sind die Schriftgelehrten. Und Ruhban sind die Mönche. Das sind diejenigen, die viel beten und sich zurückgezogen haben, um eben ihr Leben nur Gott zu widmen und sich dem Diesseits, soweit es geht, zu entsagen. Und Allah sagte, sie haben ihre Gelehrten und ihre Mönche zu Herren genommen. Und Herr, auf Arabisch ja Rabb, und der Plural ist Arbab, und sie haben sie zu Arbab genommen, also zu Herren genommen, außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Und warum hat Allah subhanahu wa ta'ala sie als Herren bezeichnet, oder warum hat er gesagt, sie sind ihre Herren geworden? Weil sie das machen, was ihre Gelehrten und Mönche sagen, auch wenn es dem widerspricht, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Und das ist eine Form der Anbetung. Das ist eine Form der Anbetung. Und ebenso den Messias, den Sohn der Maria. Und zwar die Christen. Sie haben ebenso den Messias, den Sohn der Maria, zu einem Herrn genommen, weil sie gesagt haben, er ist der dritte von dreien und sie glauben, dass Jesus sowie Gott als auch der Heilige Geist anbetungswürdige sind. Und dadurch haben sie ihn zu einem Herrn genommen. Also zu ihrem Herrn genommen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, aber ihnen wurde doch nur angeordnet, einem einzigen Gott zu dienen. Und das zu dienen, al-ibada, bedeutet eben, dass man sich für Allah oder für denjenigen, den man anbetet, erniedrigt, indem man ihm gehorcht, egal was er von einem verlangt. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist ja derjenige, der den Messias und diese Schriftgelehrten und die Menschen und die Himmel und die Erde erschaffen hat. Und dann betont Allah subhanahu wa ta'ala das noch einmal, La ilaha illahu, es gibt niemanden, der der Anbetung würdig ist, außer ihm. Und dann sagt er auch noch, Subhanahu amma yushrikun. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Subhanahu amma yushrikun, das heißt, frei sei er oder losgesprochen sei er von dem, was sie ihm beigesellen an Menschen und an Schriftgelehrten, dann ist das praktisch, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala das zuschreibt, ist eine Beleidigung. Wenn man Allah das zuschreibt, ist eine Beleidigung. Deswegen sagt er, frei sei Allah von diesem Mangel oder von diesen Mängeln, dass er irgendwie Partner an seiner Seite hätte. Allah subhanahu wa ta'ala hat keine Partner an seiner Seite, weil er keine braucht und weil er keine hat. Und das gehört ja zur vollkommenen Allmacht Allahs auch, subhanahu wa ta'ala, dass er eben niemanden bei sich hat und niemanden braucht. Und dieses Kapitel ist insofern sehr wichtig, aber muss noch verdeutlicht werden. Und zwar, hier hat Allah subhanahu wa ta'ala den Christen und Juden vorgeworfen, dass sie durch Gehorchen Schirk begehen. Dass sie durch Gehorchen Schirk begehen. Und wir werden aber sehen, dass es verschiedene Formen gibt, dass man jemandem gehorcht oder nicht gehorcht. Und dass es Situationen gibt, wo das zum großen Schirk werden kann. Und manchmal ist es eben weniger als nur der große Schirk. Aber das werden wir inshallah noch verdeutlichen. in den kommenden Kapiteln. In den kommenden Kapiteln, nicht in diesem Kapitel jetzt direkt. Und zusammenfassend sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, innama ta'atu fil ma'ruf. Das heißt, sinngemäß, man darf nur gehorchen, wenn es nicht eine Sünde ist. Man darf nur gehorchen, wenn es keine Sünde ist. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. So haben wir also zusammenfassend jetzt erfahren, dass es, wenn man jemandem gehorcht und während man dieser Person gehorcht, man Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber sündigt, weil die Person einem etwas befiehlt, was verboten ist, dann, und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam erläutert hat, denn sie haben ihnen das Verbotene erlaubt erklärt und das Erlaubte verboten erklärt, dann ist das eine Form von Schirk, denn man hat Allah zum Teilhaber gemacht in der Gehorsamkeit, wo in einer Situation, wo Allah nicht zum Teilhaber gemacht werden darf. Dann sagt der Autor weiterhin, وَقَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Er sagte einen weiteren Vers, und zwar Surat al-Baqarah, Vers 156, auf der Seite 25. Und doch gibt es unter den Menschen solche, die außer Allah andere seinesgleichen annehmen und sie so lieben, wie sie Allah lieben. Dieser Vers hängt damit, also Allah sagte, und doch gibt es unter den Menschen solche, die das und das und das tun. Warum hat er gesagt, und doch gibt es? Weil dem Vers geht ein Vers voraus, und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem also die Mushrikun die Frage gestellt haben, was ist denn dein Beweis? Also Allah sagte hier ein Vers, noch ein Vers vor, euer Gott ist ein einziger Gott, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und dann sagten sie sich, was ist dein Beweis, Muhammad, was ist dein Beweis dafür, dass es eben nur einen Gott gibt? Und dann hat Allah auch diesen Vers herabgesandt, wie es Tafsir heißt, in der Schöpfung der Himmel und der Erde, im Unterschied von Tag und Nacht, in den Schiffen, die das Meer befahren mit dem, was den Menschen nützt, darin, dass Allah Wasser vom Himmel herabkommen lässt, damit die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig wird und auf ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lässt, und im Wechsel der Winde und der Wolken, die zwischen Erde, Himmel und Erde Dienstmal gemacht worden sind, sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen. Sind wahrlich alle diese, die Tatsachen, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Taten zugeschrieben werden und kein anderer beansprucht, sie zu tun. Und auch die damaligen Götzen haben ja zugestimmt, dass Allah derjenige ist, der diese Sachen tut. Ja? Wenn Allah ist derjenige ist, der das alles tut, und kein anderer erhebt Anspruch, diese Sachen zu tun, ja, dann ist Allah derjenige, der einzige ist, der anbetungswürdig ist. Weil das ist alles, was wir brauchen, was in dem Vers drin steht. Ja? Und deswegen sagt also Allah sagt dann, und doch, nach dem Vers, und doch gibt es unter den Menschen solche, die andere außer Allah als seinesgleichen annehmen. Und sie so lieben, wie sie Allah lieben. Und also sie nehmen Gleichgesinnte. Und deswegen, und das ist absolut natürlich verboten, deswegen einmal, als ein Araber zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, sinngemäß, es wird das geschehen, was Allah will und was du willst. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, aj'altani lillahi niddan, hast du mich etwa neben Allah zu einem Gleichgesinnten gemacht? Bal ma sha Allah wahdahu. Vielmehr ist es so, oder dass das geschehen wird, was Allah alleine will. Es wird das geschehen, was Allah ganz alleine will. Na. Und das bedeutet auch schon, dass man bei der Aussage aufpassen muss, was man sagt. Und die Aussage Allahs, sie lieben sie, wie sie Allah lieben, und das ist ein Beweis dafür, dass die Liebe, dass da auch man Tawhid haben muss. Also wenn man Allah subhanahu wa ta'ala liebt, darf man Liebenden so lieben, wie man Allah liebt, was wir gleich sehen werden. Also diese Götzen haben ihre Götter oder Götzen so geliebt, wie sie Allah lieben. Und das bedeutet, sie lieben beide. Sie lieben sowohl Allah subhanahu wa ta'ala als auch die Götzen, aber auf gleichem Level, auf dem gleichen Niveau. Und was auch als Erklärung genannt worden ist in diesem Vers, nicht, dass sie beide gleich lieben, sondern dass sie die Götzen so sehr lieben, wie die Gläubigen Allah lieben. Das wurde auch erklärt. Aber die erste Bedeutung ist offensichtlicher. Dass sie sowohl Allah lieben, als auch die Götzen lieben auf gleichem Niveau. Warum? Weil sie glaubten ja auch an die ganzen Götter und sie haben und auch Allah sagte danach, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Das heißt, und die Gläubigen lieben Allah noch mehr. Das heißt, offensichtlich lieben sie nicht so wie Allah, so wie die Gläubigen Allah lieben, sondern sie lieben die Götzen als auch Allah auf gleichem Level, aber die Gläubigen, alhamdulillah, sie lieben Allah subhanahu wa ta'ala noch mehr, als diese Götzen Allah lieben oder ihre Götter lieben. Wenn das jetzt Allah subhanahu wa ta'ala es ihnen übel genommen hat, dass sie gleich lieben, weil sie sozusagen auf gleichem Level gemacht haben, sind Partner geworden, das ist der Ishraq, der Schirk. Ishraq und Schirk sind das gleiche. Was ist dann, wenn jemand sogar Götzen noch mehr liebt als Allah subhanahu wa ta'ala? Und das ist ja auch in dem Vers indirekt impliziert, beinhaltet. Weil wenn er schon das eine vorwirft, dann das andere erst recht. Und was ist, wenn jemand anderes liebt außer Allah und Allah überhaupt nicht liebt? Das ist ja noch schlimmer. Das ist noch übler und abscheulicher. Und das ist, sagt der Autor, vorhanden bei vielen Menschen, die dem Islam zugeschrieben werden. Sie lieben andere Menschen viel mehr, als dass sie Allah lieben. Und deswegen, wenn man zu ihnen sagen würde, schwöre bei Allah, dann würden sie bei Allah schwören, egal ob sie die Wahrheit sagen oder nicht. Aber wenn man ihnen sagt, schwöre bei dem heiligen so und so, beim Propheten oder so etwas, was sowieso Schirk ist, dann würden sie das respektieren, diesen Schwur, und sie würden niemals etwas dagegen sagen. Und genau das gleiche wie jemand, der, wie heißt es, nationalen Stolz hat, der auf keinen Fall, der schwört im Namen, was weiß ich, des Grundgesetzes oder irgend so etwas, und da würde er niemals die Wahrheit lügen, aber wenn er bei Gott schwört, würde er lügen, und das ist natürlich eine Katastrophe. Und er sagte, dass es sogar Menschen gibt, die nach Mekka reisen oder nach Medina reisen, und sie sind, also wenn sie nach Medina reisen, also nach Mekka reisen sie wegen Hajj oder Umrah, aber irgendwann gehen sie auch nach Medina, und in Medina gehen sie hin, nicht wegen der Moschee, sondern eben wegen dem Grab des Propheten. Und sie denken, dass das für sie ist das Wichtigste, das ist der Punkt. Für sie ist das Wichtigste, beim Grab zu sein. Das ist ihr Ziel ihrer Reise. Und das ist ihnen wichtiger, als jetzt die Kaaba gesehen zu haben oder in der Moschee des Propheten gebetet zu haben. Und es macht überhaupt nichts, wenn man nach Medina geht und nicht zum Grab geht. Das macht gar nichts. Man kann nach Medina gehen und Grab gar nicht gesehen haben. Ja? Und sie lieben also, ihre Liebe zum Propheten sallam ist größer als ihre Liebe zu Allah gegenüber, subhanahu wa ta'ala. Und das ist eine Form von Schirk, keine Frage. Denn der einzige Grund, warum wir Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam lieben, ist, weil er der Gesandte Allahs ist. Und nicht, weil er Muhammad ibn Abdullah ist. Wir lieben ihn, weil er der Gesandte Allahs ist. Und das heißt, unsere Liebe zu Prophet sallallahu alaihi wasallam folgt der Liebe zu Allah. Denn es ist normal, wenn du jemanden liebst, liebst du alles, was die Person tut und sagt. Ja, das ist normal. Deswegen, wir lieben alles, was Allah sagt und tut. Und jetzt gibt es auch Menschen, die nicht einen anderen Menschen lieben, so wie sie Allah lieben, sondern auch andere Sachen als Menschen lieben. Wie zum Beispiel, was wir im Hadith schon erwähnt hatten, manche Leute lieben das Geld. Ja? Sie lieben das Geld mehr, als dass sie Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Und ein Zeichen dafür ist zum Beispiel, wenn man sein Zakat nicht bezahlen will. Ja? Man möchte sein Geld behalten. Und obwohl Allah subhanahu wa ta'ala dir das Geld quasi geliehen hat und du willst es nicht hergeben, das heißt, du liebst es mehr als der Befehl Allahs, als Allah selbst subhanahu wa ta'ala. Und das ist auch eine Form des Schirk, ja, wenn man jemand anderes auf Kosten von Allahs Liebe liebt. Und deswegen wenn man sich selbst einmal überprüft, sollte man darauf achten, zieht man irgendetwas dem Befehl Allahs vor? Zieht man irgendetwas dem Befehl Allahs vor? Und wir wissen ja, dass wir in diesem Leben leben und dass dieses Leben, dass es irgendwann zu Ende ist, wissen wir. Wir wissen nur nicht, wann es zu Ende ist, aber wir wissen, dass es zu Ende ist. Aber es kann auch sehr schnell zu Ende sein. Und wenn man das weiß, dann sollte man eben mal wenigstens darüber nachgedacht haben, wie wird es sein, wenn man irgendwann mal dann gestorben ist. Und das geht am besten, indem man darüber nachdenkt, was man an Taten bisher verrichtet hat. Und am Tag der Auferstehung, stell dir vor, du hast die Taten und die werden jetzt gewogen und du willst jetzt mit diesen Taten ins Paradies kommen. Aber du weißt natürlich, du hast auch Sünden gemacht. Du weißt auch, du hast Sünden gemacht. Das heißt, was einen dazu bringt, dass diese Überlegungen bringen einen dazu, dass er sich erstmal bewusst macht, dass die Taten, die man gemacht hat, sehr wenig sind. Und zweitens, dass die Sünden viele sind und dass man wenigstens Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bittet. Genauso, dass man darüber nachdenkt, zum Beispiel, die Tage vergehen ja und die Wochen vergehen ja. Viele Leute verschwenden ihre Zeit. Also sie investieren ihre Zeit nicht in sinnvolle Sachen. Und wir wissen, dass wenn wir eine Tat begehen, also es kann sein, dass man dadurch Allah subhanahu wa ta'ala näher kommt, oder es kann sein, dass man von Allah subhanahu wa ta'ala von ihm weit wegkommt durch eine bestimmte Tat. Und dass man auch überprüft, wenn man eine Handlung begeht, was ist der Sinn dieser Handlung? Was ist der Sinn dieser Handlung? Wie zum Beispiel, jetzt, wir sitzen und streben nach Wissen. Wir sitzen und streben nach Wissen. Sogar die edelste Form des Wissens. Wissen über den Tawhid, über unsere Religion. Und aber das ist jetzt nicht das Ziel an sich, ne? Wissen an sich zu anzueignen, sondern das Ziel ist mindestens, dass man, wenn man es gelernt hat, dass man es natürlich umsetzt, jede Sache, die man lernt, dass man sie umsetzt, und dann, dass man auch anderen Leuten das beibringt, was man selbst gelernt hat. Sonst, was ist das, wenn man Wissen für sich selbst behält? Und deswegen, gerade wenn man nach Wissen strebt, nach religiöses Wissen strebt, dann erst recht ist man auf einem gefährlichen Pfad, weil wenn man nicht danach handelt, dann ist ein Argument gegen einen. Ruft man die anderen Menschen dazu auf, warum hast du das Wissen denn für dich selbst behalten? Allah muss daran. Auf jeden Fall deswegen, man sollte wirklich, dass man lernt, auch weitergeben und auch direkt danach handeln. So. Und deswegen sagen manche Leute, und unter ihnen Ibn Qayyim rahimahullah, dass, was heißt deswegen, also zusammenfassend sagen manche Leute, manche Gelehrte wie Ibn Qayyim rahimahullah, dass in Wirklichkeit alles, also sinngemäß alles, hängt von der Liebe zu einer bestimmten Sache ab. Deine ganzen Handlungen hängen ab von deiner Liebe zu einer bestimmten anderen Sache. Wenn du isst und du trinkst, isst du gerne, weil du es liebst zu essen und zu trinken. Natürlich brauchst du es, aber du hast auch natürlicherweise die Liebe dazu. Und ebenso, wenn du etwas tust für Allah subhanahu wa ta'ala, dann machst du es ja nur, weil du Allah liebst. Wenn du es für ihn alleine machst. Dann machst du es nur, weil du Allah subhanahu wa ta'ala liebst. Und deswegen die Al-Mahabba, die Liebe, ist von vielerlei Art. Es gibt, der Gelehrte hier hat das in drei Arten von Liebe eingeteilt. Er hat gesagt, erstens, die erste Art von Liebe ist die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie ist ein Teil des Tawhid, ohne dem der Tawhid nicht vollkommen ist. Und dazu gehört, dass man für Allah liebt, für Allah verabscheut. Und das bedeutet, dass man eine Sache liebt, weil Allah sie liebt. Und dass man eine Sache verabscheut, weil Allah sie verabscheut. Und es gibt ein Gedicht auf Arabisch von jemandem, der verrückt nach einer bestimmten Person war. Leila heißt sie, ja, eine Frau. Er sagte sinngemäß, ich komme an den Häusern vorbei, wo Leila sich befindet. Und dann küsse ich die Wand ihres Hauses. Nicht aus also nicht die Liebe zu der Wand ist in meinem Herzen, oder bewohnt mein Herz, oder behaust mein Herz, sondern die Liebe zu der Person, die in dem Haus drin ist. Also deswegen, und trotzdem bringt ihn die Liebe so weit, dass er das sogar die Wand liebt, wo sie sich drin befindet. Ja, ja. Und vielleicht empfindet was Ähnliches jemand, wenn er heiratet, vielleicht Ähnliches, seine eigene Frau. Er mag nur der Ort, wo seine Frau gesessen ist, zum Beispiel. Oder was auch immer. Die zweite Art von Liebe ist die natürliche Liebe, die nicht im Widerspruch steht zu der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wie zum Beispiel, dass man seine Ehefrau liebt, seine Kinder liebt, sein Vermögen liebt. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gefragt worden ist, man ahabbu nasu ilayk, welche Person magst du am allerliebsten von allen Menschen, dann sagte er, Aisha. Dann wurde zu ihm gesagt, also von den Männern, dann sagte er, ihr Vater. Und der Hadith ist bei Al-Bukhari und bei Muslim. Und dazu gehört auch dass die Liebe, dass man gerne was isst und gerne was trinkt und gerne bestimmte Kleider anzieht. Die dritte Art von Liebe ist eben diejenige Liebe, die der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala widerspricht. Und zwar, dass man jemanden genauso liebt wie Allah oder sogar noch mehr liebt als Allah subhanahu wa ta'ala. Mit anderen Worten, wenn irgendeine Angelegenheit ansteht und Allah subhanahu wa ta'ala liebt es nicht, dass man es tut, aber eine andere Person liebt es, dass man es tut, man tut es trotzdem, weil man diese andere Person lieber mag. Ja, man sagt einfach, meinetwegen, Allah wird mir schon vergeben oder so etwas. Ja, dann hat man praktisch den Befehl, Allah ist verweigert und man macht lieber etwas anderes. Und das ist eine Sache, ja, die kann öfter passieren. Gut, nachdem der Autor jetzt einige Verse erwähnt hat, sagt er jetzt, und es ist auch authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden, dass er gesagt hat, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allahi azza wa jal. Derjenige, der sagt, la ilaha illallah, also es gibt keinen Gott außer Allah, und ungläubig ist gegenüber allem, was außer Allah angebetet wird, dann ist sein Vermögen und sein Blut verboten. Gemeint verboten zu nehmen und zu gießen. Nein. وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ Und seine Rechenschaft obliegt Allah. Seine Rechenschaft obliegt Allah. Was das bedeutet jetzt im Einzelnen, werden wir uns anschauen. Wer la ilaha illallah sagt, haben wir schon gesagt, wir bezeugen, dass es niemand der Anbetung würdig ist, außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Und die Formen der Anbetung sind viele. Zu ihnen gehört das Gebet, das Fasten, das Gelübde leisten, das Opfern, die Hajj, die Umrah, Tawaf, na'am. Aber in diesem Hadith sagt er jetzt weiterhin, wa kafara bima yu'bad min dunillah, und dass man leugnet, alles leugnet, was außer Allah angebetet wird. Und gemeint ist nicht die Personen selbst, sondern gemeint ist, dass man leugnet, dass jemand außer Allah es wert ist, angebetet zu werden. Das ist gemeint. Der feine Unterschied zwischen den Aussagen ist, unser Prophet Hassan sagte, dass man alles leugnet, was neben Allah angebetet wird. Gemeint ist aber nicht, dass man die Person selbst leugnet oder die Gegenstände selbst leugnet, weil das kann nicht gemeint sein, weil unter denjenigen, die angebetet werden, gehört der Messias. Isa ibn Maryam, und wir leugnen ihn nicht als Propheten, aber wir leugnen, dass er es würdig ist, angebetet zu werden. Ja, deswegen die Aussage von Prophet Sallam, und dass wir leugnen, dass wir alles leugnen, was außer Allah angebetet wird, gemeint ist damit, dass wir die leugnen, dass irgendjemand es verdient, angebetet zu werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und na'am. Und diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer sagt La ilaha illallah und ungläubig ist gegenüber allem außer Allah, alles was angebetet wird, auch dem Allah subhanahu wa ta'ala, diese Aussage ist sehr wichtig. Weil sie beweist, dass eben La ilaha illallah alleine nicht ausreicht. Zu sagen natürlich. Reicht nicht aus, das zu sagen. Sondern man muss auch also verabscheuen und nicht damit einverstanden sein, dass irgendetwas anderes angebetet wird. Und auch nicht zustimmen. Auch nicht zustimmen. Also gemeint ist zum Beispiel, wer zum Beispiel sagt, die Juden und die Christen befinden sich heutzutage auf einer Religion, die authentisch ist oder die wahr ist, das ist die Person, die sowas sagt, ist kein Muslim. Oder wer sagt, dass die Religionen Philosophien sind oder Ideen sind, die man, von denen man sich eine aussuchen darf, wer sowas sagt, ist auch kein Muslim. Sondern Religion ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala auf den Menschen auferlegt hat. Und auf dem man sich bewegen muss. Und deswegen, er sagte hier, manche Leute sagen, die islamische Philosophie. Ja, er sagte, sowas darf man nicht sagen, weil der Islam ist keine Philosophie, die jemand irgendwie erfunden hat oder geschrieben hat oder so etwas. Sondern man muss sagen, die islamische Religion. Die islamische Religion oder der islamische Glaube. Aber man kann schon sagen, der islamische Philosoph, weil es kann sein, dass ein Philosoph ist, der Muslim ist. Das kann schon sein. Ja. Jetzt sagt der Autor, فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد. In dem, was jetzt erwähnt worden ist, gibt es wird die wichtigste Thematik behandelt, und zwar die Erklärung, was Tawhid bedeutet. Die Erklärung, was Tawhid bedeutet. Und vielleicht erinnern wir uns einmal daran, am Anfang dieser Unterrichte haben wir darüber geredet, über den Lebenslauf von dem Gelehrten Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Und wir hatten erwähnt, dass unter anderem er mit Leuten zu tun hatte, die La ilaha illallah gesagt haben, aber eben ihre Handlungen dem widersprochen hatten, was sie gesagt haben, hat teilweise dem widersprochen, was sie gesagt haben. Und damals, wie auch heute, gibt es leider in einigen islamischen Ländern Menschen, die wirklich tatsächlich noch, also wenn man das nicht sieht, dann glaubt man gar nicht, ne? Die gehen wirklich zu toten Menschen hin und rufen sie an, beten zu ihnen und reden mit ihnen. Und deswegen, aber nicht nur deswegen, sondern muss man dieses Thema verstanden haben und wissen, was bedeutet überhaupt La ilaha illallah. Tayyib. In diesem Kapitel haben wir nicht nur gelernt, was Tawhid bedeutet, sondern auch, was das Glaubensbekenntnis bedeutet, Shahada. Und zwar das Bezeugnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und das Bezeugnis oder das Bezeugen oder ein Glaubensbekenntnis, wenn man sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dann, was sagt man eigentlich dadurch? Man teilt mit, was man an Gewissheit im Herzen empfindet. Man teilt mit eine Sache, über die man vollkommen überzeugt ist. Oder von der man vollkommen überzeugt ist, über die man keine Zweifel hat. Denn man bezeugt es. Als hätte man es mit eigenen Augen gesehen. Und deswegen sagen wir nämlich Ashhadu an la ilaha illallah, weil wir daran überhaupt keine Zweifel haben und wir mitteilen den Menschen, was in unserem Herzen ist. Und das, was uns jetzt erklärt hat in diesen Versen, oder das, was uns erklärt hat, was der Tawhid bedeutet, und was auch die Shahada bedeutet, zu dem gehört der Vers, den wir in Surat al-Isra kennengelernt haben. Und zwar, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass diejenigen Menschen, die Götzen anbeten oder falsche Götter anbeten, in Wirklichkeit diese falschen Götter selbst suchen ein Mittel zu Allah subhanahu wa ta'ala. Also sie selbst suchen einen Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wie kann es dann sein, dass ihr sie anbetet? Das ist die Gemeinde mit dem Vers. Wie kann es sein, dass ihr jemanden anbetet, der selbst Allah braucht oder einen Weg zu Allah sucht, versucht einzuschlagen? Und das bedeutet, das ist ein Beweis, dass das Bittgebet an sich, Ad-Dua an sich, ein Gottesdienst ist. Ein Gottesdienst ist. Und das ist eben nicht einfach bedeutet, ich rufe jemanden an oder rede mit ihm. Das ist an sich ein Gottesdienst, dass man jemanden um etwas bittet. Ja, dass man jemanden um etwas bittet, weil man glaubt, und welche Formen von Anrufen es gibt, welche Form von Dua es gibt, welche erlaubten, verboten, werden wir jetzt gleich sehen. Denn nicht jede Form von Dua ist verboten. Nicht jede Form von Dua ist verboten. Weil normalerweise, wir verstehen unter Dua, das Bittgebet, ja. Natürlich, wenn man das so sagt, Bittgebet darf man nur für Allah machen. Klar. Aber auf Arabisch, Dua bedeutet jemanden rufen. Ja. Und deswegen, jemanden zu rufen, das ist von verschiedener Art. Und zwar, du kannst nämlich jemanden rufen, von ihm etwas bitten, so ein Bittgebet, Dua ist ein Bittgebet, ja. Du kannst von jemandem etwas erbitten, der ein Geschöpf ist, aber du kannst von ihm etwas bitten, was er tun kann. Du darfst jemanden bitten, dass er dir ein Glas Wasser bringt, zum Beispiel. Oder dass er dir dein Fenster putzt. Das darfst du, weil das sind Sachen, die bekannt sind, und man weiß, dass ein Mensch das tun kann, und zweifellos ist es überhaupt kein Problem. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. Und wenn er dich ruft, gemeint ist wallahu alam, dein Bruder, wenn dein Bruder dich ruft, dann leiste ihm Folge, also dann komm zu ihm, wenn er dich gerufen hat. Und das ist eine, oder wenn er dich um Hilfe bittet, dann komm zu ihm. Das heißt, man darf einen Menschen um Hilfe bitten. Dann, die zweite Form ist, dass man Menschen um Hilfe bittet, oder dass man Geschöpfe um Hilfe bittet, egal ob sie es tun können, Entschuldigung, egal ob sie lebendig sind oder tot sind. Das heißt, dass man also Geschöpfe bittet, egal ob sie lebendig sind oder tot sind. Und man bittet sie um Dinge, die nur Allah kann. Und das ist eine große Form von Schirk. Das ist eine große Form von Schirk. Denn Dinge, die nur Allah tun kann, darf man auch nur von Allah bitten. Wie zum Beispiel, wenn man jemanden bittet darum, dass man zu ihm sagt, bitte sorge dafür, dass das Kind dass mein Kind zum Beispiel ein Junge wird, ja? Dass mein Kind ein Junge wird. Wenn man jemanden bittet darum, egal ob er lebendig ist oder tot ist, ja? Einen der toten Aulia oder so, das ist natürlich beides eine Form von Schirk. Dann, die dritte Sache ist, dass man ein Geschöpf bittet, um eine Sache bittet, der schon gestorben ist. Und der natürlich nicht antworten kann. Auf die Art und Weise, wie man das eben wünscht. Kann er nicht. Und wenn man glaubt, dass diese Person irgendwie etwas bewirken kann, in diesem Universum, dann ist es auch eine Form von Ashirk. Weil die Person kann das nicht und man verlangt es von ihm, obwohl er es nicht kann. Und er ist schon gestorben. Und es ist eine, wie zum Beispiel manche Leute glauben, dass bestimmte Menschen die Wolken bewegen. Ja. Die gestorben sind. Dann sagte der Autor weiterhin, ebenso hat der Vers aus Surat Bara'a, der Surat Bara'a ist Surat At-Tauba, Bara'a heißt die Lossprechung, At-Tauba ist natürlich die Reue oder die Umkehr. Und er sagte, und zu den Versen oder zu dem, was die Shahada und den Tawhid verdeutlicht hat, gehört der Vers aus Surat At-Tauba, den wir vorhin gesehen haben. Und zwar, darin ist dargelegt, sagt er, darin ist dargelegt, dass das Volk der Schrift ihre Schriftgelehrten und ihre Mönche zu Herren genommen haben, neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und welche Form von Schirk ist das? In welchem Tawhid? Und zwar Tawhid al-Rububiyya. Al-Rububiyya. Denn zu dem Tawhid al-Rububiyya gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der erklärt, was halal ist und was haram ist. Und wenn jemand anderes etwas erklärt, was haram ist, halal oder umgekehrt, dann hat er sich auf die Stufe Allahs gestellt und spielt sozusagen Gott. Und das ist eine Form von großen Schirk, zweifellos. Und Allah hat mehr als einer Stelle im Koran gesagt, dass er derjenige ist, der bestimmt, der die Gesetze macht. Denn er sagte, وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Und ihm, oder er macht die Gesetze وإليه ترجعون, ihr kehrt zu ihm zurück, oder zu ihm werdet ihr zurückkehren. Und wie ich gesagt habe, das Gehorchen, dass man einem Geschöpf gehorcht, wie diesem Vers wurde den Juden Christen vorgeworfen, dass sie ihren Gelehrten gehorcht haben und sie zu Herren genommen haben. Aber das Gehorchen von einem Geschöpf, dass man einem anderen Geschöpf gehorcht, ist von verschiedener Art. Manches davon ist großer Schirk, manches davon ist kleiner Schirk und manches davon, ist erlaubt. Ja, manches davon ist erlaubt. Aber das werden wir inshallah noch anschauen. Weiterhin, zu dem, was den Tawhid erklärt hat, gehört die Aussage von Al-Khalil, Ibrahim a.s., als er zu den Ungläubigen seines Volkes sagte, ich spreche mich total los oder vollkommen los von dem, was ihr anbetet, außer demjenigen, der mich erschaffen hat. Und wir hatten deutlich gesagt, dass dieser Vers bedeutet, offensichtlich, dass sein Volk sowohl Allah angebetet hatte, als auch andere, weil er sagte, ich spreche mich von dem los, was ihr anbetet, außer demjenigen, also ich spreche mich von demjenigen, der mich erschaffen hat, nicht los. Und der gehört zu denjenigen, den ihr auch anbetet. Ja. Und das bedeutet, dass, das haben wir mehr als einmal gesagt, beim Tawhid gibt es zwei Teile. Der eine Teil, der spricht etwas zu und der andere Teil spricht etwas ab. Erst spricht man etwas ab, man spricht allem ab, anbetungswürdig zu sein. Und dann spricht man diese Anbetungswürdigkeit nur Allah subhanahu wa ta'ala zu. Dann hat Ibrahim alayhi salatu wassalam, sagt Allah über ihn, وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Er machte es zu einem bleibenden Wort unter seinen Nachkommen, auf das sie umkehren mögen. Er machte es zu einem bleibenden Wort unter seinen Nachkommen, auf das sie umkehren mögen. Was hat er zu einem bleibenden Wort gemacht? Und zwar, La ilaha illallah, so heißt es im Tafsir. So heißt es im Tafsir, dass Ibrahim hat ihnen La ilaha illallah beigebracht, auf das sie eben umkehren mögen. Dann, zu dem, was auch dazu gehört, das Glaubensbekenntnis zu verdeutlichen, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, über einige Ungläubigen oder über die Ungläubigen, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Und sie werden aus dem Höllenfeuer nicht herauskommen. Und sie werden aus dem Höllenfeuer nicht herauskommen. Über wen sagte er es? Er sagte es über diejenigen, die ihre Götter genauso lieben wie Allah. Er sagte es über diejenigen, die andere genauso lieben wie Allah. Übrigens nicht Götter, sondern das habe ich jetzt falsch übersetzt. Und dann, es bedeutet überhaupt irgendjemanden genauso lieben wie Allah. Und dadurch hast du ihn zu einem Gleichgesinnten gemacht. Wer so etwas macht, über den hat Allah gesagt, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, und sie werden aus dem Höllenfeuer nicht herauskommen. Er sagt es in Surah Al-Baqarah, Vers 167. Allah hat sie als Ungläubige bezeichnet. Allah hat sie als Ungläubige bezeichnet. Dann sagt der Autor weiterhin, wie ist es dann, wenn jemand diesen Gleichgesinnten, den er Allah gleichgesinnt hat oder gleichgestellt hat, sogar noch mehr liebt als Allah subhanahu wa ta'ala? Und wie ist es mit jemandem, der nur die anderen liebt und Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt nicht? Ja, das sagt der Autor, aber das hatten wir schon erklärt gehabt, aber er sagt das auch im Originaltext selbst noch einmal. Dann sagt er, und was auch dazu führt oder auch dazu beiträgt, dass wir den Tawhid besser verstehen, ist die letzte Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wer sagt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und allen gegenüber ungläubig ist, was neben Allah angebetet wird, dessen Vermögen und dessen Blut sind verboten. Und seine Rechenschaft obliegt Allah subhanahu wa ta'ala. Und da waren wir noch nicht ganz fertig mit diesem Vers, mit dieser Aya. Und deswegen, wenn jemand also sagt, damit einverstanden ist, was zum Beispiel Christen oder Juden machen, und sagt, und damit zufrieden ist, was sie tun, und sagt, das ist ihre Entscheidung und ich finde das in Ordnung, dass sie das tun. Sie dürfen das auch weitermachen und so. Also gemeint ist, dass er damit zufrieden ist mit dem, was sie tun und das nicht verabscheut, ihre Anbetung gegenüber Isa oder anderen. Das ist, wer so etwas macht, ist Kafir. Wer so etwas glaubt, ist Kafir. Und das ist eine Sache, die leider nicht unverbreitet ist unter den Menschen. Das ist eine Sache, die leider unter den einigen Muslimen nicht unverbreitet ist. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und wer eine andere Religion außer dem Islam begehrt, so wird sie von ihm nicht angenommen werden. Er sagt Surat Al-Imran, Vers 85. Und was dazu geführt hat, dass manche Menschen so etwas sagen, ist, dass sie zusammen sind mit Juden und Christen. Und mit ihnen zusammenleben und ihnen näher kommen wollen. Und dadurch nimmt man nämlich die Lebensweise oder die Denkweise von anderen Personen an. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ar-Rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Er sagt, der Mensch befindet sich auf der Religion desjenigen, den er sehr liebt. Deswegen soll ein jener von euch aufpassen, wen er zum innigen Freunde nimmt. Und deswegen sagte auch Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, in Surat Al-Qalam, Waddu law tudhinu fayudhinun. Sie möchten gerne, dass du nachgibst, damit auch sie nachgeben können. Sie möchten gerne, dass du nachgibst, damit auch sie nachgeben können. Also er soll ein bisschen in seiner Religion nachgeben, damit sie auch ein bisschen entgegenkommen. Denn sie haben ihre, sie sind sowieso vom Islam schon weg. Also sie denken, sie sind auf der richtigen Religion, aber sie sind sowieso schon weg. Also dann werden sie ihnen entgegenkommen. Und das ist ja der Punkt. Sie werden nicht zufrieden sein, bis man nicht ihre Religion annimmt. So hat Allah es gesagt, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, Achtung. Im Originaltext heißt es noch Folgendes. Und dann sind wir fertig, inshallah, mit dem Kapitel. Und zwar, dieser Hadith, gerade eben. Wer sagt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ungläubig allem gegenüber ist, das angebetet wird, außer Allah, dessen Vermögen und dessen Blut ist verboten, haram. Also man darf sein Vermögen nicht nehmen und man darf sein Blut nicht vergießen. Und seine Rechenschaft obliegt Allah. In diesem Hadith ist eine große Darlegung oder eine der besten Darlegungen für die Bedeutung von La ilaha illallah. Weil eben alleine der Aussage, alleine die Aussage nicht ausreicht, dass das eigene Blut und das eigene Vermögen geschützt wird. Und auch reicht nicht aus, dass man es weiß, was es bedeutet. Und es reicht auch nicht aus, dass man einverstanden ist mit dem, was diese Worte beinhaltet. Und es reicht auch nicht aus, dass man nur Allah alleine anbetet und ihm nichts beigesellt. Und es führt auch nicht dazu, wenn man das alles macht, dass das eigene Vermögen und das eigene Blut haram ist, bis man nicht Folgendes tut und dass man eben ungläubig ist gegen allem gegenüber, was angewiesen wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt der Autor jetzt, und das sind die schwerwiegendsten Worte, wer daran zweifelt oder wer sich nicht sicher ist, also Entschuldigung, Tawakkaf bedeutet, dass man eben sagt, also ich weiß nicht genau, was es bedeutet, ich sage lieber nichts. Das ist die schwierigste, schwerwiegendste Aussage hier. Wer daran zweifelt, dass das wahr ist, oder sagt, also ich würde aufpassen, sagt sowas lieber nicht, vielleicht ist es falsch oder sowas. Wer so etwas sagt, der ist kein Muslim. Und, oder hat es anders ausgedrückt, dessen Vermögen und dessen Blut sind nicht haram. Dessen Vermögen und dessen Blut sind nicht haram. Denn das ist das Gewaltigste. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es in diesem Hadith als eine Voraussetzung gemacht. Wie kannst du daran zweifeln, wenn Allah subhanahu wa ta'ala selbst gesagt hat, dass wer eine andere Religion begehrt außer dem Islam, so wird sie von ihm nicht angenommen werden. Und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Eine deutlichere Aussage kann man nicht noch bekommen. Und deswegen, das ist ein klarer Beweis dafür, dass es Dinge gibt in der Religion, die man wissen muss. Man kann nicht sagen, man es musste, man weiß bestimmte Sachen nicht. Das geht nicht. Ja. Es ist unmöglich. Unmöglich. Dass man auf der einen Seite glaubt, dass der Islam wahr ist, und der Islam lehrt dir, wer ins Paradies geht, und der Prophet Sallam sagte, es wird nur eine muslimische Seele ins Paradies kommen, und auf der anderen Seite sagst du irgendwie, vielleicht sind sie doch auf der Wahrheit oder so etwas. Das ist ein Widerspruch an sich. Du hast in Wirklichkeit nicht an das geglaubt, was Allah gesagt hat. Und Allah weiß am besten Bescheid. Beim nächsten Mal, inshallah, geht es dann über eine Form von Schirk, dass man bestimmte Armreifen anzieht oder Fäden bindet und solche Sachen. Gibt es auch verbreitet, damit man zum Beispiel irgendwie Krankheiten abwehrt. Und da gibt es schöne Hadithe dazu und Verse aus dem Koran. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.